Kapitel 51 Reflexivpronomen im Dativ. Beispiel: Er wünscht sich ein Auto. Ich wünsche mir auch ein Auto. Ich wünsche mir auch ein Auto. Ich wünsche mir auch ein Auto. Und jetzt Sie. Er wünscht sich ein Auto. Ich wünsche mir auch ein Auto. Sie kauft sich ein Haus. Ich kaufe mir auch ein Haus. Er nimmt sich viel vor. Ich nehme mir auch viel vor. Sie wäscht sich die Haare. Ich wasche mir auch die Haare. Er zieht sich die Schuhe aus. Ich ziehe mir auch die Schuhe aus. Sie putzt sich die Zähne. Ich putze mir auch die Zähne. Er sucht sich viel aus. Ich suche mir auch viel aus. Sie kämmt sich die Haare. Ich kämme mir auch die Haare.